Ich nehme auf. Sehr gut. Hallo und herzlich willkommen bei Frage 5. Fünfte Episode von Ich hatte da mal eine Frage. Mit mir Martin und mit Sven. Hallo Sven. Guten Tag. Wie geht's dir? Ach, du weißt, wenn Genossen weltweit sozusagen unterdrückt werden, dann geht es einem nicht ganz so gut, wie es einem gehen könnte, wenn das nicht der Fall wäre. Aber ja, das sehe ich ein. Auf der anderen Seite darf uns das auch nicht nur traurig und wütend machen, sondern ja. Sollte uns auch motivieren, das, was wir tun, richtig und für die richtige Sache zu tun. Das finde ich sehr gut. Ja, meine Frage heute an dich ist nämlich die folgende. Bei was können uns die Geistes- und Kulturwissenschaften helfen? Mhm. Wir haben ja in der Vergangenheit öfters jetzt schon immer mal wieder darüber geredet, ach, jetzt reden wir über Geisteswissenschaften oder wir reden über Kulturwissenschaften oder in diese Richtung. Und die Frage ist eigentlich, warum werten wir das selber so ab, wenn wir darüber reden und vor allen Dingen eben, wofür sind sie eigentlich gut, wenn man so will? Fangen wir mal an. Ich glaube, das Problem der Abwertung resultiert so ein bisschen aus so einer mangelnden Sichtbarkeit. Also der Technikwissenschaftler, der einen Apparat sozusagen konstruiert, der dann die Prototypphase durchläuft, in Serie geht und dann quasi für alle, von allen gekauft werden kann, ist sehr schnell präsent. Mhm. Also, oder beziehungsweise da zeigt sich der Effekt sehr schnell. Wohingegen geisteswissenschaftliches Arbeiten, kulturwissenschaftliches Arbeiten ja viel intransparenter irgendwie ist. Mhm. Also weil es nicht so materiell greifbar ist. Also ich würde nicht sagen, dass es überhaupt keine materiellen Effekte gibt. Also das wären ja zumindest Bücher oder Texte oder sowas produziert. Bücher sind Texte natürlich auch im weitesten Sinne, was man mit Kunst bezeichnen kann, aber auch irgendwie kann man ja auch politische Institutionen zum Beispiel als Sedierung von geisteswissenschaftlicher Theoriebildung oder geisteswissenschaftlichem Denken und diskutieren halten. Zum anderen glaube ich, dass wir es ja nicht nur mit der Welt zu tun haben, sondern es ist ein ganz großer Teil unseres Alltags, sich zwischenmenschlich abspielt. Menschen eben mit Menschen zu tun haben und die Art und Weise miteinander umzugehen basiert ja mehr oder weniger explizit auf gewissen Vorstellungen davon, was Familie ist, was Freundschaft ist, was Gesellschaft ist, und da kann man sich natürlich auch ganz andere Entitäten vorstellen, die eine Rolle spielen, aber irgendwie wird unser Handeln ja doch auch durch Normen und Werte geleitet oder beziehungsweise spielen die dann eine Rolle. Und was Geistes- und Kulturgeschichte oder Wissenschaft zeigen kann, ist, wie diese Normen sich generieren, wie sie sozusagen wechselseitig aufeinander verweisen, welche grundsätzlichen Annahmen dem zugrunde liegen und eben auch dort es aufzeigen können, wo diese expliziten oder impliziten Grundannahmen zu Problemen führen. Mhm. Hast du ein Beispiel vielleicht? Also wo das greift? Du meinst jetzt, dass... Also ansonsten kann ich auch eins sagen, wo es, glaube ich, sehr, sehr schnell, sehr, sehr deutlich wird. Also wir leben ja in einer patriarchalen Gesellschaft, wo man erstmal denken würde, ach, das ist ja ganz normal, der Mann geht arbeiten oder was in diesem Dreh. Das gab es ja vor 50 Jahren noch, dass das überhaupt gar nicht in Frage gestellt wurde und die Frau ist halt zu Hause und kümmert sich um den Haushalt und so weiter. Das war eine Norm, die griff ja in der Gesellschaft. Und das ist jetzt gut, dass man die hinterfragt hat. Für wen wurde das denn besser oder... Nee, also ich meine, das Lustige ist ja eigentlich, dass man behaupten kann, wir leben erst seit dem Moment, seitdem es problematisiert worden ist in der patriarchalen Gesellschaft. Mhm. Also vorher war es eben überhaupt gar kein Problem, dass Männer arbeiten gegangen sind und Frauen gezwungen worden sind. Also ich meine, das ist jetzt alles natürlich ein bisschen flach, aber klar. Mehr oder weniger von ihnen erwartet worden ist, jetzt, zu Hause zu sein und sich um die Kinder zu kümmern. Wobei das ja auch so eigentlich fast, also nur ganz für eine ganz kurze Phase wirklich stimmt. Also die Frauen haben ja eigentlich immer auch gearbeitet. Das war halt so eine andere Form der Arbeit, eine andere Form der Ausbeutung, die da stattgefunden hat. Mhm. Aber trotzdem irgendwie gibt es dieses Bild, dass Frauen eben immer zu Hause geblieben hätten sein müssen. Und in dem Moment, wo man dann quasi erkennt, naja, also diese Dominanz des Patriarchats ist überhaupt nichts, was irgendwie unhinterfragt fortbestehen muss, gibt es erstmal einen Diskurs darüber. Also das wäre ja erstmal so die Frage, ist das so, ist das nicht so, warum ist das so, was sind eigentlich die Kriterien dafür, dass wir das annehmen? Und plötzlich, ich würde sagen, der große Vorteil dieser ganzen Diskurse ist, dass eben bei Wittgenstein ist das sozusagen, der nimmt da häufig die Flussmetapher. Dass es sozusagen am Rande des Flusses feste Ablagerungen gibt, die diesen Fluss strukturieren, dass die aber sozusagen wieder in Bewegung geraten. Und dafür sind Diskurse grundsätzlich, ich meine, ich finde, die müssen auch nicht zwangsläufig jetzt irgendwie im Bereich der Geisteswissenschaften verortet sein, sondern es kann auch gesamtgesellschaftliche Diskurse geben, die ich ähnlich sinnvoll und für notwendig erachte, aber dass immer wieder dass so eine Verkrustung aufgebrochen wird und neu darüber verhandelt wird, wie wir miteinander leben wollen und im besten Fall eben dann genau solche Scheinnaturalisierungen aufgehoben werden und der Mensch erstmal als Mensch und dann sozusagen vielleicht nochmal ausdifferenziert oder eben nicht, je nachdem, worum es eben geht, behandelt wird. Also dass der große Vorteil darin liegt, dass Positionen plötzlich zu Wort kommen können, die vorher gar keine Stimme hatten. Also dass man plötzlich auch anderen Leuten einräumt, überhaupt was zu dem Thema sagen zu können. Also das war ja, also vielleicht auch um dieses Beispiel nochmal aufzugreifen, weil wir auch immer so tun, als wäre die Emanzipationsbewegung schon so ewig lange irgendwie da. Und ja. Erstmal, wenn man sich klar macht, dass in der Schweiz zum Beispiel erst in den 90er Jahren in manchen Kantonen das Frauenwahlrecht eingeführt worden ist. Sind zwar mittlerweile auch schon wieder 20 Jahre, aber trotzdem ist das jetzt in der Menschheitsgeschichte keine lange Zeit. Absolut nicht. Und gleichzeitig ist ja das Paradoxe daran, dass die Männer darüber abgestimmt haben, ob Frauen ab jetzt auch mitstimmen dürfen. Also das ist irgendwie ist wieder absurd irgendwie. Ja. Ging wohl offensichtlich nicht anders. Aber plötzlich dürfen Menschen selber ihre Stimme erheben und selber artikulieren, wie sie sich diskriminiert fühlen oder wie sie gerne die Welt gestalten würden. Und das ist ja erstmal positiv. Auf jeden Fall. Also würdest du sagen, also sozusagen grundsätzlich sind halt Diskurse halt immer wichtig und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, Geisteswissenschaften und Kulturwissenschaften brechen im Prinzip diese glatte Oberfläche, die man vielleicht erstmal vermuten würde. Also eine Gesellschaft ist halt so und so und wenn du nicht dazugehörst, dann gehörst du nicht dazu und so weiter und das war's. Also streng dich an, dass du normal wirst. Die brechen diese Oberfläche auf, die man vielleicht erstmal vermuten würde und zeigen uns, dass es eine Geschichte gibt einerseits, die irgendwie früher anders war und dann anders war und heute nochmal anders ist und sowas in dem Dreh. Ja, wobei ich natürlich zum einen, genau, sehe ich das meiner Meinung nach durch dieses Aufzeigen der Historizität von Diskursen und Positionsbestimmungen ganz neue Variationen möglich werden. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch, also würde ich jetzt nicht die komplette Geistes- und Kulturwissenschaft diesem Projekt irgendwie unterordnen, sondern es gibt ja leider auch eine Geistes- und Kulturwissenschaft, die genau auf der anderen Seite quasi tätig wird und immer wieder neu dazu beiträgt, dass sich eigentlich unnötige Vorstellungen jetzt wieder festigen. Also es ist ja, ist ja eher so ein Antagonismus innerhalb der Wissenschaft, wo man sagt, es gibt halt die einen und es gibt die anderen. Die einen betreiben halt irgendwie, soweit sie können, Ideologie und die anderen versuchen halt irgendwie Ideologiekritik zu leisten. Und es ist also auch, also wenn sich da alle so einig wären, wie man das gerade hätte denken können, dann würde es diese Diskurse ja auch gar nicht geben, sondern dann wäre nur das Problem, das wäre ja nur noch ein reines Vermittlungsproblem. Also wenn man sich innerhalb der Wissenschaften so einig wäre, dass all diese normativen Vorstellungen von Differenzen innerhalb unserer Gesellschaft so überflüssig sind, dann müsste man sich die Frage stellen, ja, warum hat diese Gesellschaft sie denn überhaupt noch? Und dann wäre das Problem natürlich, und das ist ja auch ein Problem, aber es ist mit Sicherheit nicht das einzige Problem, dass man sagt, wir können die Überflüssigkeit von gewissen Normen nicht überwinden, weil wir ein Vermittlungsproblem hätten. Das Vermittlungsproblem besteht natürlich. Also. Aber es ist halt nicht das einzige Problem, wenn man so will. Genau, wir sind uns sozusagen untereinander schon nicht einig und schaffen das nicht nur deshalb nicht, aber auch unter anderem deshalb nicht, weil diese Einigkeit nicht herrscht. Ob dass sozusagen die Einigkeit deswegen irgendwie wünschenswert wäre, würde ich auch in Zweifel ziehen, weil auch daher wieder immer wieder die eigenen Argumente neu hinterfragt werden müssen. Also das ja. Ja, man stärkt sich am Gegner im Prinzip ja auch. Genau. Ne? Also gerade so, wenn ich mir überlege, es gibt ja hier die, das sind eigentlich Soziologen, aber die passen, glaube ich, ganz gut rein, so Luckmann und Berger, die also die im Prinzip den Sozialkonstruktivismus erfunden haben, wenn man so will, sind ja eigentlich konservativer Gesinnung gewesen und wollten einfach zeigen, dass also das, was wir heute als Tradition wahrnehmen, irgendwie tradiert tatsächlich auch wurde und nicht irgendwie nur Konstrukte sind, die gerade in dem Moment entstanden ist. Interessanterweise hat das aber genau zum Umschlag geführt. Wenn man sich heute also so bestimmte postmoderne Konzepte anguckt, dann setzen hier alle auf den Sozialkonstruktivismus auf und benutzen dieses Konzept mit, was jetzt natürlich schon wieder sehr, sehr im Sprech der Kultur- und Geisteswissenschaften ist. Aber ich denke, daran merkt man einfach, dass man miteinander immer im Gespräch bleiben muss, selbst wenn man sich nicht einig ist. Und vielleicht, ja. Ich denke, das findet ja sowieso statt. Also irgendwie ist es ja auch, also ich meine, vielleicht muss man da noch einfach mal anerkennen, dass Wissenschaftler jetzt ja auch erstmal Menschen sind, die auch genau so in der Gesellschaft leben und jeder auch irgendwie überleben will. Das heißt, um weiter in diesem wissenschaftlichen Betrieb teilhaben zu können, muss man sich auch immer wieder neu positionieren. Mhm. Und wir so sagen, und für viele Leute im Wissenschaftsbetrieb ist es ja nicht nur Berufung, sozusagen Wissenschaft zu betreiben, sondern eben auch ein Beruf. Mhm. Also die Leute leben davon, dass sie eben mit einer gewissen Methodik Gesellschaft befragen und auch hinterfragen und zu Antworten kommen. Und andere Leute leben eben davon, dass sie der Gesellschaft gute Argumente liefern, warum sie so weiter funktionieren soll, wie sie funktionieren soll. Und ja. Insofern ist ja auch erstmal, solange da irgendwie alle Positionen gleichermaßen irgendwie repräsentiert sind, erstmal gar wenig einzuwenden. Schwierig wäre es ja, wenn man sagen würde, und das ist ja immer wieder auch die Forderung nach kritischer Wissenschaft, eben dass man jetzt sagt, dass wir eine Gesellschaft kriegt eben genau dann ein Problem, wenn sie aufhört, kritische Wissenschaften zu fördern und sozusagen nur noch Ideologie betreibt. Ja, ich meine, das ist, glaube ich, ein schwieriges Konzept, weil es halt auch außerhalb der Geistes- und Kulturwissenschaften gar nicht so immer verstanden wird, weil Ideologie ist ja sehr, sehr negativ behaftet, auch im allgemeinen Sprechen untereinander, auch wenn man jetzt nicht unbedingt sowas studiert oder sowas in diese Richtung macht. Was ist denn mit Ideologie eigentlich gemeint? Also, weil man hört es halt immer so, man spricht, also wir sprechen ja auch im Prinzip in Kurzweise darüber, aber mit Ideologie ist ja eine bestimmte Art und Weise der Weltsicht ja eigentlich gemeint, oder? Also, genau, also ich würde jetzt keine Definition geben wollen, auf die ich dann sozusagen ans Kreuz genagelt werde. Nee, um Gottes Willen, aber einfach. Also ich meine, jetzt aus dem Alltagsverständnis heraus, also wie ich Ideologie verstehe, ist es letztlich quasi eine Orientierung an gewissen unhinterfragten Ideen, aus denen sich dann für alle möglichen Bereiche, und das ist, glaube ich, dann vielleicht das, was die Ideologie auch auszeichnet, dass sie immer auch ein Konzept der Ganzheitlichkeit, also diese Idee wirkt dann nicht nur in einem Sektor oder in einer Problemkonstellation, sondern eine Idee, die im Prinzip das Gefühl von Allmacht vermittelt, indem man sagt, mit Rekurs auf diese Idee kann ich alle Probleme und alle Antworten liefern, also alle Probleme lösen und alle Antworten liefern, die sich mir so stellen. Mhm. Und es gibt immer wieder, also man merkt das, also ich habe das in meinem eigenen Denken auch immer wieder gemerkt, man kommt häufiger an so Punkte, wo man das Gefühl hat, dass man jetzt die Antwort auf alle Fragen kennt und dass man eigentlich auch überhaupt nicht kein Buch mehr lesen muss und sich auch mit anderen Leuten nicht mehr unterhalten muss, weil man im Prinzip zum Beispiel erkannt hat, dass sich die ganze Welt als Dreieck beschreiben lässt. Das ist dieses Hegel-System, ne? Also diese Idee von. Nee, das hatte bei mir nichts mit Hegel zu tun. Okay. Es ergibt sich sozusagen auch so eine. Also, es hat schon auch mit Hegel zu tun, aber es geht einfach erstmal ganz, ganz einfach darum, dass man sagt, jede geschlossene Fläche sozusagen muss mindestens drei Punkte, drei Kanten haben. Also mit weniger kann man keine Fläche schließen. Ja. Das heißt, jedes geschlossene System hat mindestens drei Punkte und drei Kanten und dann ist die einfachste Form, wenn man dann nur Geraden annimmt, das Dreieck. Mhm. Und diese Struktur kann ich letztlich über alle Problemkonstellationen drüberlegen. Mhm. Nur die Frage ist dann immer sozusagen, tue ich nicht dem Problem selber Gewalt an, oder werde ich damit überhaupt dem Gegenstand gerecht, den ich eigentlich behandeln will? Und als Ideologe würde man sagen, na klar, ja, es funktioniert. Ja. Und wenn es sozusagen sich, wenn das nicht funktionieren würde, dann stimmt irgendwas, also dann stimmt was mit der Welt nicht. Also das ist ja auch nochmal, dass die Ideologie eigentlich auch versucht, sich gegen Widerlegungen abzuschotten. Das hat halt so ein sehr, das wird ja auch als ein anderes Beispiel, wo es also auch nochmal konkret wird, diese Art von Argumentation wird ja zum Beispiel auch immer so nationalistischen Ideologien halt vorgeworfen, dass sie halt sagen, solange wir uns abschotten, solange wir nur für uns selber bleiben und so weiter, wird es uns total gut gehen. Und dann gibt es ganz viele Sachen, wo man halt sagen kann, das stimmt ja überhaupt nicht, weil wir müssten ja auch Sachen importieren. Wir haben ja gar nicht als Beispiel alles in Deutschland, um hier auch wirklich die Wirtschaft, wie sie jetzt ist, aufrechtzuerhalten und so weiter. Dann wird gesagt, naja, dann ändern wir einfach das Wirtschaftssystem. Es geht uns auf jeden Fall besser. Und, ja, oder wir müssen unsere Bedürfnisse dann halt anpassen. Oder sowas, genau. Die Ideologie, würde ich sagen, privilegiert einen gewissen Signifikanten. Mhm. Also eine Figur oder ein Begriff wird sozusagen höher gestellt als alle anderen. Mhm. Und daran orientieren sich also, wenn wir jetzt Begriffe in so einem Netz verorten, dann ist sozusagen ein Netz, an das wir ein Gewicht dranhängen, und dann zieht das nach unten, und darin richten sich, daran, in diese Richtung richten sich alle Knoten aus. Und das ist dann halt das Problem, dass wir es, wenn das nicht funktioniert, dann werden halt Knoten zerreißen, Knoten. Oder dann kann das einfach nicht sein, weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Ne? Genau. Oder beziehungsweise der Mensch, der dann sich nicht davon überzeugen lässt, dass das jetzt das Richtige ist, der muss dann halt entweder gehen oder wird gegangen oder wird halt ist auf jeden Fall als ein Feind in diesem Zusammenhang. Ich meine, ein anderes Beispiel, wo dann vielleicht auch deutlich wird, wo man, also welches Problem von den Geistes- und Kulturwissenschaften, die im Wesentlichen ja wirklich kritische Wissenschaften sind und im Prinzip wissenschaftlich probieren, diesen kritischen Geist, wenn man so will, auch weiterzutragen und Methoden dafür zu entwickeln, dass also auch bei den uneindeutigeren Sachen deutlich wird, wo das Problem liegt, ist zum Beispiel in der wissenschaftlichen Methode, wie man heute so tut, dass es halt nur eine gibt in den Naturwissenschaften, also die analytische Methode, wie man auch schon sagt, also dass halt alles aus Einzelteilen besteht und man also alles, wenn man in sie in Einzelteile zerlegt, also sich automatisch in seine Gesetze und in seine Umwelt zerteilt und klar wird, wie es funktioniert und so weiter. Das ist natürlich Ideologie, weil also es keinesfalls so ist, dass immer eindeutig ist, was jetzt noch zu dem, was man eigentlich untersucht, gehört oder nicht. Wir haben das Problem ja in den Lebenswissenschaften, zum Beispiel in der Medizin ja auch, dass also zum Beispiel das, was Krankheit ist, diesen Krankheitsbegriff, den wir heute haben, der existiert halt noch gar nicht so lange. Und da setzt dann halt sowas wie Ideologiekritik an, dass man sagt, passt auf, ihr wisst eigentlich gar nicht so genau, was ihr hier eigentlich tut, wenn ihr nur auf eure Methoden schaut. Ihr müsst auch schauen, auf welchen Wertegrundlagen und so weiter das Ganze beruht. Genau, die analytische Methode würde dann im politischen Kontext ja heißen, teile und herrsche. Mhm. Aber, und vielleicht ganz schön, wenn man sich klar macht, ne, was bedeutet das denn in der Rekursion, dass sich der herrscht dann auch teilen muss? Man kann aber nicht mehr, also da zeigt sich dann der Widerspruch, also und das ist, glaube ich, auch das Problem sozusagen von Ideologien, dass sie ganz häufig in dem Moment, wo man rekursiv damit versucht zu arbeiten, sich zeigt, das funktioniert gar nicht. Ja. Also, dass sich das auf alles andere anwenden lässt, aber sozusagen auf sich selbst eben nicht. Ja, eben, weil es kann halt keine wie soll man das sagen? Also man merkt es ja auch an der Physik zum Beispiel, dass also immer kleinere Basiseinheiten gefunden werden und so weiter. Und das liegt ja nicht daran, also dass es diese Basiseinheiten tatsächlich gibt, sondern dass wir die Wirklichkeit in diese Basiseinheiten zerlegen. Also die Reihenfolge ist ja sozusagen so rum. Und jetzt das Problem ist natürlich, dass wir unsere Aufteilung selbst nicht wieder aufteilen können in den Teil, der konstruiert ist, und das, was Wirklichkeit ist, das funktioniert halt nicht. Ja, oder beziehungsweise, dass wir Probleme bekommen, von uns selbst in Quanten zu denken. Also wenn wir uns als beobachtende Subjekte, wir es auf der Ebene denken wollen, auf der wir die Objekte beobachten, dann würde das nicht funktionieren. Also wir haben einfach an diverse Ebenen Probleme und wir können sie gar nicht miteinander vermitteln. Mhm. Und ja, also da wird natürlich auch Ideologie betrieben, insofern. Ja, ich würde aber auch sagen, natürlich kann man jetzt, könnte man jetzt, um die ein bisschen wieder auch in Schutz zu nehmen, diese Naturwissenschaftler jetzt nicht nur noch als, also jetzt nicht irgendwie behaupten zu wollen, es gibt, würde keine kritischen Naturwissenschaften geben, die gibt es auch. Das stimmt ja auch nicht, ja. Und man muss, glaube ich, auch unterscheiden, ob so eine gewisse Konsistenz der Argumentation erstmal, wir sagen, sich erstmal methodisch rechtfertigt, insofern, dass man sagt, man, ja, wir kommen eben zu gewissen Ergebnissen. Mhm. Und wir, also, um diese Ergebnisse herzukommen, auch daran festhalten müssen, dass es erstmal so ist. Aber gleichzeitig eben auch anerkennt, dass mit anderen Methoden man zu ganz anderen Ergebnissen kommt. Aber das, also trotzdem müssen die Leute natürlich überzeugt sein, dass die Methode, die sie verwenden, irgendwas taugt. Auf jeden Fall. Also wir hatten das, im, ich weiß gar nicht, ob das jetzt Folge 3 war, ja auch, wo wir von temporären Dogmen gesprochen haben, die natürlich immer dann funktionieren, wenn man... also wenn man sie braucht, so in dem Dreh. Aber das ist halt eben ein Unterschied, von temporären Dokumenten zu sprechen, was ja ein Widerspruch in sich ist natürlich. Aber man kann natürlich sagen, also für diesen speziellen Fall scheint mir die analytische Methode am besten geeignet zu sein. Wir müssen aber aufpassen, dass wir halt bla bla bla und so weiter in diesem Dreh. Und damit stehen wir dann auch wieder auf festem Boden auf einmal. Also das, was ja insbesondere für die Philosophie gefordert ist, ist ja eigentlich für jede Wissenschaft gefordert, nämlich begrifflich sauber zu arbeiten und sich auch selbst zu rechtfertigen für das, was man tut, wenn man so will. Ja. Und sich also nicht hinter dieser Ideologie zurückzuziehen und zu sagen, nee, bisher funktioniert es doch super. Also. Ja, also genau. Also, ich denke auch, das Wichtige ist einfach auch irgendwie immer wieder zu fordern, dass die Leute sich rechtfertigen. Und genau da, wo die Leute das nicht können, ist sozusagen eine gute Markierung, doch nochmal weiter zu fragen. Auf jeden und, Fall, ja. Genau da sozusagen auch darauf hinzuweisen, warum die Leute eigentlich das nicht können oder beziehungsweise welche Schwierigkeiten da dem Ganzen im Weg stehen. Das ist dann aber eher so eine, wer jetzt, sagen wir, das an Wissenschaften anwenden, eher eine Frage der Wissenschaftstheorie und Wissenschaftsgeschichte, eben zu zeigen, wo die Grenzen verlaufen, wie sie sich verschieben und wo sie eben auch anders verlaufen könnten. Aber zurückübertragen jetzt auf Gesellschaft im Ganzen, muss man, gibt es eben auch immer wieder Konflikte, die auftauchen oder beziehungsweise Sachen, bei denen die Leute sich sehr einig sind. Also eigentlich finde ich immer, da wo die Leute irgendwie am Ende so ein Argument raushauen wie, das ist doch normal oder so. Mhm. Oder da, das sind immer eigentlich die spannendsten Punkte, weil sich da nämlich an die Frage aufwirft, seit wann ist das normal? Was heißt hier eigentlich das? Normal? Wer hat das Recht, das überhaupt zu sagen? Wie könnt ihr das wissen? Und das sind dann unglaublich, das sind die Punkte, die spannend sind, die gleichzeitig aber dann ganz häufig auch wehtun. Also wehtun jetzt im besten Fall nicht im körperlichen Sinne, sondern erstmal so. Na, ist halt blöd, wenn man feststellen muss, dass das, was man geglaubt hat, vielleicht gar nicht stimmt oder zumindest nicht in dieser Exklusivität wahr ist oder sowas in diese Richtung. Es kommt halt erstmal, wie sagen, das ist halt unangenehm. Dinge in Bewegung. Ja, genau. Ja. Und es gibt dann auch ganz viel, also häufig auch erstmal Widerstand. Also die Leute sagen, haben ja erstmal also auch ein Interesse daran, dass ihre Welt stabil bleibt. Mhm. Bis zu einem gewissen Grad. Und dann ist mir die Frage, wo kann man was in Bewegung setzen, ohne, ich glaube, das wäre vielleicht auch fatal, irgendwie alles gleichzeitig zusammenbrechen zu lassen. Also das ist immer die Schwierigkeit, also dass man auf der einen Seite Dinge in Bewegung setzt und das gleichzeitig auch wieder auf andere Dinge in Bewegung setzt. Und man manchmal auch gar nicht sozusagen, also am Anfang eines Denkprozesses noch überhaupt gar nicht weiß, wo man am Ende hinkommt, weil plötzlich Verknüpfungen auftauchen, die man vorher gar nicht gesehen hat. Und plötzlich man auf ganz viel grundsätzlichere Probleme wieder geführt wird. Und da, das ist immer wieder die Herausforderung, der man sich stellen muss. Aber davor darf man insofern keine Angst haben, sondern wir müssen dann quasi mutig voranschreiten und versuchen, die Dinge in Frage zu stellen. Und nachdem wir ganz viele Antworten gefunden haben, die Antworten kombinieren, die am besten für alle Menschen funktionieren. So, okay, dann zur zweiten Runde. Die zweite Frage, die ich stellen wollte, ist, welche Motivation verbindet sich eigentlich sich mit Geistes- und Kulturwissenschaften zu befassen und warum macht man das? Warum fängt man damit an? Für sich persönlich. Wir hatten jetzt ja sehr über für sich persönlich das gesellschaftliche Nutzen oder den gesellschaftlichen Nutzen betont. Ich Also ich würde sagen, ein Weg dahin ist irgendwie die reale Konfrontation mit sozusagen Widersprüchen. Mhm. Also dass man vielleicht die Erfahrung macht, dass das, was einem so normal vorkam, was dann so als Ideal verkauft wurde, sich dann in der Realität irgendwie gar nicht so schön präsentiert, wie das einem vermittelt worden ist. Also das vielleicht mal ganz allgemein zu sagen, das würde ich sagen, ist schon auch ein Zugang, dass man irgendwann skeptisch wird, beginnt zu zweifeln. Mhm. Und ich glaube sozusagen, Ernst Jünger hat mal gesagt, wir sagen, also ich kann es jetzt gar nicht wortwörtlich, aber es ging in die Richtung, wenn man mal angefangen hat zu zweifeln, dann muss man noch fester zweifeln, um nicht zu verzweifeln. Also ja. Dass an irgendeiner Stelle quasi dieses glatte, gut funktionierende Bild gar nicht so gut funktioniert in der Wirklichkeit. Und man dann eben, glaube ich, mehrere Wege gehen kann. Aber ich würde auch sagen, das gilt ja auf eine gewisse Art und Weise auch für Natur- und Technikwissenschaftler, dass sie in irgendeiner Form eine Dysfunktionalität feststellen. Und das eine würde sagen, es geht dann eher die Frage hin, was ist in der Konstitution der Gesellschaft falsch, dass dieses Problem ständig auftritt? Mhm. Und es wäre quasi eher die Frage dann des Umgangs von Menschen miteinander oder beziehungsweise der, in Anführungszeichen, Natur des Menschen oder beziehungsweise der eigenen Gewohnheit, was stimmt damit nicht, dass dieses Problem auftaucht und dass es Leid produziert? Und die andere Idee wäre jetzt sozusagen, welches Objekt, technische Objekt fehlt uns noch, um dieses Problem irgendwie zu lösen? Also gibt es quasi, wenn man so will, also zwei Möglichkeiten, die Welt besser zu machen, wenn man so will, indem man einmal aufzeigt, was die Probleme sind, die gar nicht offensichtlich sind, und andererseits, das wären ja vielleicht mehr die Natur- und Technikwissenschaften, indem man die offensichtlichen Probleme, die auf der Hand liegen, löst. Ja, ich würde eher sagen, es sind zwei unterschiedliche Strategien. Mhm. Ich würde keine der beiden Strategien per se unterstellen, dass sie dieses Problem wirklich lösen kann, weil es vielleicht grundsätzlicher ist als, also vielleicht ein Problem ist, das gar nicht gelöst werden kann, sondern immer nur verbessert werden kann. Also, ja, es kann nie wirklich wahrscheinlich perfekt gelöst werden. Genau. Ne? Also. Und ich denke auch, das ist die große Gefahr, der man irgendwie begegnen muss, dass man irgendwann den Glauben hat, dass es diesen stabilen, perfekten Zustand geben müsste. Und ich glaube, das ist auch, dann sind wir wieder bei dem Problem der Ideologie. Mhm. Dass die Ideologie einem das Versprechen gibt, dass es diesen Zustand geben könnte. Ja, was hältst du denn von der These, die ich ja immer so im Freundeskreis kolportiere, dass man Geisteswissenschaften oder Kulturwissenschaften nicht deswegen macht, weil man dafür ein Talent hat, sondern weil man diese Sachen macht, weil einem selber im eigenen Leben schon aufgefallen ist, ohne dass man jeweils Geisteswissenschaften, Kulturwissenschaften schon studiert hat oder so, irgendetwas nicht okay ist und man kann sich es nicht erklären. Und das ist so eine Art Lebensschule, wenn man so will, die man braucht, um überhaupt wieder klarzukommen. Ich denke, da ist was Wahres dran, aber es ist noch nicht die ganze Wahrheit. Also, okay. Ich glaube schon, dass dass manche Geisteswissenschaftler ganz persönliche Problemerfahrungen gemacht haben, dass die begriffliche Arbeit ihnen hilft, diese Probleme für sich selbst erstmal zu lösen. Mhm. Und dass auch jetzt quasi gerade durch das Moment der Abstraktion vom eigenen plötzlich eben Lösungsmöglichkeiten erscheinen, die sozusagen aus dem konkreten Alltag heraus sich gar nicht ergeben hätten. Also dass man quasi ein ganz konkretes Problem hat, was auch immer, und dann quasi denkt man plötzlich auf einer ganz abstrakten Ebene darüber nach und sieht plötzlich auf dieser abstrakten Ebene einen Ausweg, den man im Konkreten nicht gesehen hat. Mhm. Und dann stellt sich die Frage, kann man diesen abstrakten Ausweg wieder konkret realisieren? Mhm. Und dann hat man im Prinzip über den Umweg der Wissenschaft ein ganz persönliches Problem gelöst. Also ein bisschen Selbsttherapie ist es ja schon, wenn ich in der Lage bin, meine eigenen Zum Beispiel, ich passe nicht dazu, wir hatten es ja auch in der ersten Runde schon im Zusammenhang mit, was ist eigentlich normal und solche Sachen. Diese Fragen stellt man ja nicht, wenn man überspitzt gesagt selber sich als normal empfindet, wahrscheinlich, sondern eben, weil man sich selbst oder andere Leute, die man gerne mag oder so, oder die man zumindest im Prinzip gerne mögen möchte oder so, einfach als nicht dazugehörig empfindet und dieser Widerspruch eben aufgelöst werden muss. Genau, und jetzt kommt aber sozusagen die Kehrseite des Ganzen. Es wäre dann nun aber fatal, jedem Geisteswissenschaftler zu unterstellen, dass er eigentlich sozusagen psychisch gestört ist und, ja, klar. Und anstelle der Psychiatrie halt die Universität für sich entdeckt hat. Weil quasi die Wahrheit wäre ja dann vielmehr das, was der Einzelne erfährt an sozusagen Diskriminierung, an Misshandlungen, an sozusagen Problemen, verweist in der Regel ja doch auf irgendwie gesamtgesellschaftliche Strukturen. Insofern ist die abstrakte Abarbeiten an den gesamtgesellschaftlichen Strukturen eben nicht nur eine individuelle Lösung des Problems, sondern viel eher der Versuch, diese Problemkonstellation möglichst für viele Menschen zu lösen. Ja, das stimmt. Das kann natürlich die konkrete eigene Erfahrung des Nicht-Dazugehörens und des Nicht-Normalseins sein, die sozusagen einen Denkprozess in Gang setzt. Aber wenn dadurch sozusagen einer abstrakten Ebene das Problem des Normalseins ganz grundsätzlich thematisiert wird und da ganz grundsätzlich sozusagen andere Möglichkeiten des Umgangs damit gefunden werden, dann ist es eben keine Lösung, die irgendwie sich jetzt nur für den Einzelnen irgendwie anbietet, sondern die eben auch von anderen Menschen, die ähnliche Problemkonstellationen irgendwie involviert sind oder in ähnlichen Problemkonstellationen involviert sind, sich vielleicht auch anwenden lässt. Mhm, ja. Also, und dann geht es nämlich eben, ist es doch vielleicht gut, dass es auch diese Geisteswissenschaftler gibt, die sich vielleicht irgendwie aus einer gewissen Perspektive an ihren eigenen Problemen arbeiten, aber genau dann eben, wenn sie zeigen können, dass dieses eigene Problem ein Problem ist, das sich nicht nur aus ihrer eigenen Biografie ergibt, sondern auf gesellschaftliche Strukturen verweist, die eben gemeinsam wieder so transformiert werden können, dass sie diese Problemkonstellation nicht mehr erzeugen. Ja, das finde ich, also, ja. Ich denke, das ist wichtig, sich das sozusagen vor Augen zu führen, weil sonst wirklich liegt es, glaube ich, nahe zu sagen, naja, warum sollen wir jetzt sozusagen... Also, warum brauchen wir einen Therapieflügel in der Universität? Genau, das wäre mit Sicherheit fatal. Absolut, ja. Also ich denke, das, was du gerade gesagt hast, ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man also... Ich glaube, das wird nämlich oft gerne gemacht, also weil ich denke, diese These ist halt eine schöne Heuristik, sie ist auf keinen Fall für alle wahr und so weiter, aber viele Leute, die sie in den Geisteswissenschaften treffen, sind sicher nicht umsonst ähnlich. Also nicht nur, weil sie jetzt... also schon vorher, also ähnlich immer waren, aber meistens halt dann doch irgendwie immer schon diejenigen waren, die gerne diskutiert haben und solche Sachen. Und, ja, aber ich meine, ne? Irgendwie ist es doch auch lustig, quasi, oder komisch, dass wenn ich als Geisteswissenschaftler sage, na, ich interessiere mich für dieses Problem, weil ich sozusagen persönlich betroffen bin, dann wird das sozusagen irgendwie als Makel gesehen. Wohingegen sich für irgendwas interessieren, was mich nicht betrifft, irgendwie offensichtlich normaler zu sein scheint. Also, ja, eben, ja. Also wenn ich mich für die Sterne interessiere zum Beispiel. Genau, warum sollte es legitimer sein, sich für die Sterne zu interessieren, auch wenn wir eben gleichzeitig davon ausgehen, dass diese Sterne gar keinen direkten Einfluss auf unseren Alltag haben oder nur einen begrenzten Einfluss auf unseren Alltag haben. Wenn wir nicht gerade Astrologen sind, ja. Aber sich dafür zu interessieren, ist vollkommen in Ordnung. Aber wir sagen, für die Probleme, die uns alltäglich jeden Tag begegnen, sich zu interessieren, wäre dann nicht mehr in Ordnung oder wäre irgendwie nicht mehr fördernswert. Das ist ja irgendwie, scheint ja absurd. Also man, vor allen Dingen könnte man ja danach sagen, also die Verdrängungsleistung, die Naturwissenschaftler leisten müssen, damit sie ihre individuellen Probleme so von sich objektivieren, dass sie sich dann ihre individuellen Probleme am Objekt abarbeiten. Das ist viel verrückter als das, was Geisteswissenschaftler machen. Oder beziehungsweise die meisten Geisteswissenschaftler sind sich ihrem eigenen Wahnsinn ja wenigstens noch bewusst. Ja, das stimmt. Ich finde, das macht es ja dann auch so sympathisch, weil ich glaube, dass viele Leute eben gerade dadurch, dass Kritik viele Geisteswissenschaftler, glaube ich, in diesen Kurzformen sprechen, wie wir es ja auch im Prinzip das ganze Gespräch schon und die ganzen anderen Fragen auch getan haben, wirkt es, glaube ich, manchmal von außen so, als würde man nur über negative Themen reden. Kritik ist negativ belegt innerhalb der Gesellschaft. Warum eigentlich, würden wir dann wahrscheinlich sofort wieder fragen. Ideologie hatten wir gerade eben schon mal so ein bisschen exemplifiziert, dass das negativ gesehen wird und so weiter. Warum muss man ständig immer diese Fragen stellen? Persönliche Probleme sind nicht das, mit was wir uns befassen wollen und so. Und während vielleicht Nicht-Geisteswissenschaftler und Kulturwissenschaftlerinnen, wir sollten noch immer innen noch dazu nehmen, also wo die da einfach eine große Spielwiese sehen und sagen, hier können wir was besser machen, sieht man das vielleicht von außen nicht unbedingt. Und ja, aber der Geisteswissenschaftlerin, die sozusagen einen nahelegt, vielleicht in seiner Sprache eben genderneutral irgendwie sich zu artikulieren, der sozusagen ist man misstrauisch und kritisch gegenüber, aber dem Techniker, der einem das neue Handy irgendwie in die Hand drückt, dem bedankt man sich. Also man könnte ja auch da sagen, die geisteswissenschaftlichen Theorien sind letztlich auch nur irgendwie Instrumente, mit denen man miteinander irgendwie umgeht. Ja. Und eben genauso dankbar, wie ich für die neue Technik bin, bin ich vielleicht auch für die Anregung, mein alltägliches Sprechen zu verändern oder meine Sichtweise zu verändern. Und das erscheint, also es funktioniert in beide Richtungen. Also man ist den Geisteswissenschaftler und Geisteswissenschaftlerinnen immer gegenüber sehr kritisch, weil sie immer die Gefahr hat, dass das, dass sie am Ende quasi so von oben herab beurteilen, was ich tue. Aber gleichzeitig sozusagen reproduziert man ja genau das, dass sie das eben tun müssen. Weil diese Haltung, diese Abwehrhaltung, die man hat, eben ja schon darauf verweist, dass vielleicht das eigene Verhalten gar nicht so toll ist, wie man irgendwie gerne glauben würde. Ja, und ich denke, wenn man jetzt auch wieder in die Geschichte guckt, ich beschäftige mich hier gerade ein bisschen sehr oberflächlich mit dem Stoizismus. So, ist ja auch eine Zeit, die auch schon eine ganze Weile her ist, Antike. Und was da halt auch stark gemacht wird in dem Buch, was ich gerade dazu lese, ist halt, dass also die Philosophie halt viel wichtiger war früher, weil sie eben als Lebensphilosophie tatsächlich in die Leben der Menschen eingegriffen hat, als Technik, wenn man so will, also als Hilfe für das Leben direkt. Und ich glaube, das wird heute gar nicht mehr so unbedingt gesehen oder vielleicht auch gar nicht unbedingt getragen mehr von Geistes- und Kulturwissenschaftlerinnen. Ja gut, aber dann würde ich erstmal einwenden, wir müssen natürlich auch die Frage, in wessen Leben hat Philosophie so eine große Rolle gespielt? Und na klar, also, die Sklaven und so weiter. Also, wenn wir jetzt das irgendwie massemäßig auflösen, dann gab es wahrscheinlich mehr Sklaven als freie Bürger. Und wenn wir dann sozusagen noch die Frauen und Kinder zu den Sklaven dazu zählen, dann sehen wir halt, okay, in diesem im Bereich der freien Männer hat Philosophie eine große Rolle gespielt und genau deshalb, weil man von so ganz alltäglichen, praktischen Fragen irgendwie enthoben war. Ja. Und der Umbruch kommt ja dann, glaube ich, eher später, wenn es dann darum geht, dass die Philosophie plötzlich sich als Technik offenbart, mit der man den Sklaven sozusagen ihr Wissen entreißen kann, indem man sie befragt und das Sklavenwissen plötzlich in ein Herrenwissen verwandelt. Und also die Rolle der Philosophie ist jetzt gar nicht so neutral und friedlich, wie man manchmal irgendwie denken könnte. Nee, sondern auch die Philosophie muss immer wieder mit sich selbst ins Gericht gehen und sich die Frage stellen, wer kann eigentlich Philosophie betreiben und warum? Und wie? Und im Idealfall wäre das ja natürlich die Forderung, also wenn wir dann sagen, naja gut, irgendwie spielt Philosophie in unserem Alltag jetzt keine Rolle mehr, dann ist es irgendwie, glaube ich, macht man sich zu einfach, wenn man sagt, naja, die Leute sind halt zu blöd, sich irgendwie damit zu beschäftigen oder Leute gehen zu viel feiern oder so, weil man muss eben auch schon die realen Bedingungen, unter denen die Leute heutzutage leben, in Anschlag bringen und sagen, naja, also wenn wir wollen, dass die Leute sich sozusagen mehr mit Philosophie beschäftigen, dann müssen wir ihnen eben auch den Raum und die Zeit bieten, dass sie das können und dass sie das können wollen dürfen. Und es ist vollkommen klar, dass unter den momentanen Produktionsverhältnissen, da sind wir wieder bei einem meiner Lieblingsthemen, wie du weißt, man einfach anerkennen muss, dass viele Leute weder die Zeit noch die Möglichkeit haben, sich hinreichend mit Philosophie zu beschäftigen und vor allen Dingen in Anbetracht an der ganz alltäglichen Problemkonstellationen, vor denen sie stehen, für viele sich auch erstmal gar nicht die Relevanz des Ganzen erschließt und das dann auch jetzt wieder die Frage, die sich dann die Philosophen und Philosophinnen stellen müssen, also warum gibt es eigentlich dieses Gap der Relevanz, also warum schaffen wir es nicht, unser abstraktes Denken, das sich ja offensichtlich, wenn es stimmt, was wir vorhin gesagt haben, dass es sich aus ganz konkreten Problemen heraus ergibt, dieses abstrakte Denken, warum fällt es so schwer, diesen Schritt zurück ins Konkrete wieder zu machen und damit auch andere Leute zu animieren und zu motivieren, sich mit dem Abstrakten auseinanderzusetzen. Also, das ist natürlich ein Problem, das die Philosophie wahrscheinlich auch schon immer hat, dass das Mittel, dessen sie sich bedient, eben der Begriff ist, begriffliches Arbeiten, begriffliches Denken ist. Und das ist halt harte Arbeit. Das ist harte Arbeit. Das ist sozusagen zum einen halt auch in dem Moment, wo der Begriff in seiner Historizität wieder ernst genommen wird, bedeutet das eben der Versuch, dem, was der Begriff mal bedeutet hat und was er sozusagen bedeuten könnte und sozusagen auch immer wieder die Brechung des Begriffs mit der Wirklichkeit zu beleuchten. Ja. Und diese Arbeit erfordert Zeit, Geduld und macht auch nicht immer, wie gesagt, auch nicht immer wirklich sehr viel Spaß. Manchmal ist es auch sehr quälend, sich durch einen Text durchzuarbeiten und da aber jetzt die Frage immer noch dann ist, wie das, okay, entweder bürden wir den Leuten die begriffliche Arbeit auf, dann müssen wir ihnen den Raum und die Zeit geben, das zu tun, oder wir finden andere Möglichkeiten, indem wir sagen, wir können jetzt doch diesen ganzen Prozess abkürzen. Aber bisher habe ich das nicht gesehen und sehe ich das auch irgendwie nicht, weil der Begriff wesentlich zum abstrakten Denken dazugehört und auch dazu kommt. Und viel Hoffnung ist ja momentan zum Beispiel auf Visualisierungsstrategien. Und ich will halt sagen, häufig scheitern die Versuche der Visualisierung von Philosophie, weil die Visualisierung nur dann wirklich sinnvoll ist, wenn man den Text, den sie denn visualisiert, auch kennt. Ja, und dann kann das eine halt nicht das andere ersetzen, sondern sich nur wechselseitig stützen. Aber da bleibt eben das Grundproblem doch immer noch fortbestehen. So, dritte Runde. Und die letzte Runde würde ich gerne damit einläuten, zu fragen. Wir haben ja schon gesagt, dass es ganz, ganz schwierig ist, sich damit zu befassen und dass es sehr, sehr schwierig ist, unter den jetzigen Verhältnissen auch überhaupt einzufordern, Bildung in dieser Hinsicht, wenn man das so nimmt, zu bekommen. Warum lohnt es sich denn trotzdem dafür zu kämpfen, dass man diese begriffliche Arbeit machen darf, wenn man so will, selbst wenn man jetzt gar nicht hauptberuflich Geistes- oder Kulturwissenschaftlerin ist? Ich denke, die Frage verweist auf den Begriff der Mündigkeit. Also so, wir leben in einem Geflecht aus Beziehungen zu anderen Menschen und in diese Beziehungen, die wir zu anderen Menschen haben, sind häufig eben auch sprachlicher Natur oder begrifflicher Natur. Also die Begriffe sind dann in dem Moment gleichzeitig Instrument und Inhalt. Mhm. Also eben die gewisse Begriffe strukturieren unsere Beziehung zu den anderen. Gleichzeitig tauschen wir auch noch sozusagen Begriffe aus. Mhm. Und wir koordinieren ja unser Handeln auch vermittelt über Begriffe. Das heißt, umso mehr wir verstehen, was der andere sagt, wenn er was sagt, umso eher gelingt es uns auch, unser Handeln aufeinander abzustimmen und sozusagen vor einem Projekt schon davon ausgehen zu können, dass das, was am Ende bei diesem Projekt herauskommt, das ist, was beide vorher erwartet haben. Mhm. Also insofern schützt uns eine begriffliche Arbeit vor Enttäuschung und Missverständnissen. Und deswegen, glaube ich, sollte jeder die Forderung erheben, dass er über eine ähnliche oder beziehungsweise eine verständliche Terminologie verfügt, mit der er sich mit anderen Leuten koordinieren kann. Mhm. Und Problem ist, genau dort, wo das nicht eingefordert wird oder das nicht stattfindet, fühlen sich immer wieder Leute enttäuscht. Also es ist eine kontinuierliche Quelle von Enttäuschung, und dass sich Leute einfach nicht verstehen. Also, ja. Und am Ende jeder beharrt, aber ich habe es dir doch gesagt. So. Ja, das stimmt. Und zum Beispiel jetzt ein Begriff, an dem es jetzt gerade aktuell sich ja zeigt, ist Demokratie. So. Mhm. Also es scheint irgendwie diesen Begriff zu geben und irgendwie hat man so das Gefühl, als wüssten alle, was Demokratie ist. Ja. Aber ganz offensichtlich in der Türkei zeigt sich dann, dass es ganz unterschiedliche Vorstellungen davon gibt, was Demokratie ist. Also demokratisch ja. Ist es zu fordern, einen Park weiter benutzen zu können und das nicht sozusagen ohne Rücksprache mit den dort lebenden Bevölkerung dort irgendwas anderes hingebaut werden kann. Mhm. Und auf der anderen Seite haben wir sozusagen einen Regierungschef, der sagt, Demokratie ist, ihr habt mich gewählt und jetzt darf ich 4 Jahre lang entscheiden. Und beide verwenden diesen Begriff der Demokratie. Mhm. Und das führt zu ganz unterschiedlichen Konsequenzen, die wir es während die wir es protestieren und zu Recht fordern, nicht von der Polizei beschossen zu werden, verprügelt zu werden, misshandelt zu werden oder missbraucht zu werden. Mhm. Wir es nimmt sich Erdogan das Recht raus, die Leute genau auch mit dem Rekurs auf Demokratie, die Leute eben beschießen zu lassen. Und sogar als undemokratisch zu beschimpfen. Genau, und dann sozusagen sagt jeder, der nicht meinem Begriff der Demokratie zustimmt, der ist auch überhaupt kein Demokrat. Und das ist, finde ich, ein ganz schönes Beispiel, wo man sagen kann, es ist wichtig, sich immer wieder auf die Begriffe neu zu verständigen. Und irgendwie ist dieser Protest jetzt auch auf seiner abstrakten Ebene ja genau auch das Aushandeln dessen, was dieser Begriff in Zukunft bedeuten soll. Ja. Das heißt, es ist genau deshalb so wichtig, dass wir sozusagen wir uns solidarisch zu den Genossen und Genossinnen verhalten, weil sie darüber bestimmen, was in Zukunft Demokratie heißen soll. Und wenn Demokratie wirklich historisch eben die Herrschaft des Volkes ist, dann sind es genau diese Leute, die da auf der Straße stehen, die das Recht haben zu entscheiden, was dieser Demokratiebegriff in Zukunft bedeuten soll. Und es fällt uns aber auch in Deutschland ganz schwierig, damit umzugehen, weil wir diese Diskussion darüber, was Demokratie sein könnte und sein sollte, auch schon seit langem irgendwie aufschieben. Also wir gerade so im Kontext der Wiedervereinigung und so weiter, das wäre ja ein guter Zeitpunkt gewesen, sich die Frage zu stellen. Also da sind plötzlich diese beiden Gebilde und die werden jetzt vereint und irgendwie haben sich ja beide vorher auch als Demokratie verstanden. Und dabei ist es natürlich so, die eine Sache hat sich durchgesetzt und das war so irgendwie, also da gab es diese Konflikte nicht und vielleicht ist genau irgendwie auch in Deutschland der Konflikt darüber, was Demokratie ist, überfällig. Jetzt, und damit möchte ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass es genauso sich austragen muss, wie das gerade in der Türkei steht, sondern vielleicht gibt es da auch viel friedlichere Arten und Weisen. Andererseits muss man sagen, du verweist im Prinzip ja indirekt ja darauf, also was mit Blockupy passiert ist in Frankfurt, war ja auch schlimm. Also, genau, also im Kleinen, also ohne das jetzt vergleichen zu wollen unbedingt, aber so ein bisschen halt schon, hat man da ja ähnliche Bilder auch. Also, genau, oder ich meine auch, sagen jetzt auch auf die mit der Piratenpartei, sondern das sind ja alles, wie es dann verweist immer wieder auf den Begriff der Demokratie. Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz massives Problem, dass wir irgendwie einen historischen Begriff von Demokratie haben, der sich dann eben wesentlich in Wahlen niederschlägt, der auf Parteien verweist. Und die Frage, die wir uns irgendwie stellen müssen, ist unser Leben, unser Alltag immer noch so, dass diese Form des Verständnisses von Demokratie dem entspricht, wie wir uns die Gestaltung unseres Alltags eigentlich wünschen. Und ich glaube, an ganz vielen Stellen zeigt sich, dass es da sozusagen eine Unzeitgemäßheit des Demokratiebegriffs gibt. Und wir haben nur ganz wenig Arenen, in denen dieser Diskurs geführt wird. Und in der Universität gibt es eben dann gewisse Räume, wo dann gewisse Leute darüber sprechen. Aber es ist natürlich gerade beim Begriff der Demokratie ganz notwendig, dass diese Diskussion, die da geführt wird, eben nicht von Experten geführt wird, eben nicht nur in diesem abgeschlossenen Raum, der dann Empfehlungen wieder an Politik und Parteien, etablierten Parteien gibt. Sollte ein offener Diskurs sein. Das muss ein offener Diskurs sein und gerade an dem Begriff, finde ich, kann man ganz gut zeigen, warum auch jeder Einzelne ein Interesse daran haben sollte, die Zeit und die Möglichkeit zu haben, sich Gedanken darüber zu machen, wie er gerne leben will und auch vor allen Dingen dann mit anderen Leuten in Kontakt treten zu können und auch dort das dann sozusagen praktisch auszudiskutieren und praktisch auch zu leben. Weil das Demokratie ist nicht nur ein Begriff, sondern es ist am Ende eben wirklich die Frage des Umgangs mit dem anderen. Ich denke auch, dass man also, wenn man das nämlich so rumdreht und sich, also, und diese Kritik, die also da ist, die ja also im Prinzip vielleicht nicht immer einfach zu verstehen ist, aber doch zumindest da ist, eben auch eingefordert werden muss. Eben, ich denke, also muss, in dem Fall würde ich ausnahmsweise das schon so stark machen, auch von Leuten, die, wie gesagt, sich jetzt nicht hauptberuflich mit Kritik an was auch immer, an Kultur oder an Politik oder was auch immer auseinandersetzen, je nachdem, in welchem Fach wir uns gerade in den Geistes- und Kulturwissenschaften bewegen. Aber eigentlich ist es eben an allen anderen Leuten genauso eben, den Diskurs zu suchen und zu sagen, ihr habt hier Ideen, ihr beschäftigt euch wissenschaftlich mit Kritik an einem bestimmten Gegenstand und wir sind die Gesellschaft, wir sollten gemeinsam entscheiden, ob wir mit euren Erkenntnissen nicht vielleicht eine bessere Gesellschaft machen können. Genau, und wir sagen, da ist dann auch die Funktion der Wissenschaft vielleicht eben einfach nur noch das Material zu liefern. Also gerade zum Beispiel eine philosophische Aufgabe, der könnte dann sein, so eine begriffliche Geschichte, also so eine Genealogie des Begriffs der Demokratie zu liefern und sagen, okay, das hat sich immer schon gewandelt. Also der Demokratiebegriff ist immer schon irgendwie anders gewesen. Und die Leute können dann sozusagen daran das aufgreifen in ihrer Argumentation, sollten somit ihre Argumentation auf stärken, ihre Position stärken. Also wir liefern im Prinzip wie wie Foucault das auch gesagt hat, eigentlich die Beleuchtung, die Karten dort, wo man irgendwie diese Kämpfe führen sollte. Aber die Kämpfe werden jeden Tag geführt, sie werden sozusagen in der Küche geführt, auf der Straße geführt, in Parks geführt und auch im Fußballstadion geführt. Und die Wissenschaft hat dann sozusagen nur die Funktion, den Leuten die Munition zu liefern, in diesen Diskussionen sich durchsetzen zu können oder beziehungsweise diese Diskussion überhaupt führen zu können. Argumente anbieten. Genau. Und so weiter. Das denke ich auch. Genau, Foucault hat er nicht gesagt, also meine Texte sollen Minengürtel sein für... Genau, also das ist eine sehr, sehr schöne Stelle bei Foucault auf dem Präsentierteller, wo er dann auch sehr persönlich irgendwie auf Fragen antwortet. Das ist eine ganz, ganz schöne Stelle. Mhm. Ja, werden wir auch verlinken, wo es das gibt. Genau, und vielleicht noch, was er da auch sagt, was ganz schön ist, ist, dass er halt sagt, dass seine Bücher letztlich wie Feuerwerkskörper, nachdem sie sich verwirklicht haben, irgendwie verpuffen sollen. Also, dass es eben nicht darum geht, das heilige Buch zu haben, das für immer wahr ist, sondern das Ziel muss eigentlich immer sein, dass die Theorie sich überflüssig macht. Dass der Wissenschaftler sich auch überflüssig macht. Dass er sozusagen vielleicht im Sinne, vielleicht so ein avantgardistisches Moment irgendwie hat. Wir schreiten voran und wir sagen, hauen das Gestrüpp weg, aber eigentlich eröffnen wir nur den Weg, den alle anderen auch gehen könnten. Also auch dann so anerkennen, dass Geisteswissenschaft jetzt auch sozusagen schwierig ist, aber an sich auch jetzt nicht irgendwie ein besonderes Talent. Also da hatten wir ja vorhin schon, das ist jetzt nichts, dass bessere Menschen sind und irgendwas machen, was alle anderen nicht können, aber genauso wenig kann der Ingenieur irgendwas, was alle anderen nicht können, sondern... oder nicht könnten zumindest. Sondern wir müssen dafür sorgen, dass alle Menschen, die sich dafür interessieren und die daran Interesse haben, das machen können und wir bereiten Wege vor und wenn sie am Ende andere Wege einschlagen, ist das auch toll. Also, genau, solange es nicht genug Kritik gibt, die dagegen spricht, das toll zu finden. Solange die Machete keine Köpfe abschlägt, ist vieles tolerabel. Ja, das finde ich auch gut. Ich meine, und ich glaube, darin liegt dann auch so ein bisschen so diese Symbiose der Sache. Klar, kann man irgendwie sagen, es ist anstrengend, sich mit Kritik auseinanderzusetzen, es ist auch anstrengend, Kritik zu verfassen, darüber hinaus übrigens. Aber ich denke halt, das ist eben, also eine gesellschaftliche Entwicklung, in die richtige Richtung zu gehen, ist immer anstrengender, als sich treiben zu lassen. Und das bedeutet dann eben im konkreten Fall eben Arbeit, dass man sich auseinandersetzt mit diesen ganzen komischen Leuten, die meinen, wir müssten Gender Gaps verwenden oder sowas. Was bedeutet das eigentlich? Was wollen die überhaupt und so? Genau, wichtig ist ja erstmal, glaube ich, die Erkenntnis, dass es Richtungen gibt. Ja, das stimmt. Also, ja. Und dann muss man sich eben die Entscheidung, also wir sagen, es besteht wirklich diese Arbeit darin. Aber niemand hat gesagt, dass es leicht ist. Ja, das stimmt. Und quasi, vielleicht sind Schafe in der Herde glücklicher, aber irgendwie sind die meisten Leute gar nicht so glücklich, wenn man sie als Schaf in der Herde bezeichnet. Also einmal das, und ich glaube auch, es gibt ja auch kein Zurück mehr. Also die Pandoras Büchse ist offen. Wir haben angefangen, Dinge zu problematisieren und können dank unserer Fantasie und so weiter uns vorstellen, dass es besser sein könnte. Und jetzt gibt es keinen Weg mehr zurück, wenn man so will. Ja, oder beziehungsweise die Aufklärung trat mit der Intention an, diesen Leuten sozusagen das Glück zu ermöglichen und das selbstbestimmte und das selbstgewählte Glück. Und jetzt ist es an der Zeit, dass die Leute genau dieses Glück einfordern. Und wenn sie das nicht tun, dann können sie halt auch nichts erwarten. Also dann wird immer mit ihnen über ihre Köpfe hinweg entschieden, dann wird immer sozusagen ihnen irgendjemand sagen, wo sie lang müssen und welche Wege sie gehen können und was sie sagen und schreiben wollen. Aber dann ist genau dieser Anspruch und auf sagen, das eigene und die eigene Individualität und die Artikulation eigener Wünsche eben irgendwie dann auch nicht verwirklicht. Und ich glaube, die meisten Leute haben schon das Gefühl, dass sie gerne sie selbst sein wollen und dass sie sich gerne artikulieren und dass sie sozusagen irgendwie die Besonderheit, die in jedem Einzelnen drinsteckt und in jeder Einzelnen auch, zum Ausdruck bringen wollen. Und wenn man das will, dann muss man eben auch genau die Schritte bereit sein zu gehen, die es dann am Ende irgendwie notwendig macht. Wenn nicht, ist es irgendwie so eine Scheinindividualität, die irgendwie so die im Prinzip sich sagen eigentlich nur... Ja, so im Hedonismus festhängt und, also Hedonismus heißt jetzt hier, wir nehmen nur das, was uns erstmal für kurze Zeit, das meine ich jetzt so mit so temporäre Befriedigung bringt und schauen darüber nicht hinaus. Also, ja, also ich meine, es gibt natürlich auch gewisse Formen des politischen Hedonismus, die total zu begrüßen sind und die auch als selber wieder quasi einen kritischen Impact irgendwie auf die gesellschaftliche Entwicklung haben, aber ja. Das Problem ist irgendwie... Naiver Hedonismus vielleicht so rum. Das ist genau, vielleicht ein naiver Hedonismus, der irgendwie auch dann am Ende eigentlich darauf verzichtet, auf irgendeinen Standpunkt einzunehmen. Mhm. Also so im Prinzip am Ende wirklich auch egal ist, ob die Leute da sind oder nicht. Also wobei es aus meiner Perspektive nie egal ist, ob die Leute da sind oder nicht. Sondern dass die Leute sich selber so überflüssig machen. Also sie machen sich zu so einem Füllstoff. Ja. Und sind damit auch noch glücklich, ne? Genau, jetzt könnte man natürlich irgendwie einwenden, so war es schon immer und es gibt immer irgendwie die Führer, die vorne wegschreiten und die anderen, die hinterher schreiten. Und dann würde ich sagen, naja gut, aber ich würde lieber in der Welt leben und irgendwie wirken, in der mehr Menschen sozusagen diesen Führer nicht mehr brauchen und in dem sich das Verhältnis sozusagen da wird so verändert, dass die meisten Leute sozusagen im Rahmen ihrer Möglichkeiten es schaffen, ihre eigenen Wünsche zu artikulieren, ihre eigenen Wünsche zu verwirklichen und solidarisch mit anderen gemeinsam zu leben, zu wirtschaften und eben zu produzieren und Spaß zu haben, Spiele zu spielen und was auch immer, was man noch so machen kann miteinander. Ja klar, also ich denke nämlich auch, das ist ja, das hast du schön gesagt, das ist einfach, wenn eine andere Welt vorstellbar ist, dann gibt es vielleicht auch Wege dahin. Und wenn nicht, dann finden wir das halt irgendwann raus. Aber sich einfach hinzustellen und zu sagen, das war schon immer so und deswegen muss es so bleiben, ist im Prinzip genau der Punkt, an dem wir auch schon losgelaufen sind heute mit unserer Frage, dass man also das eben genau nicht akzeptiert, sondern fragt, warum eigentlich? Genau. Und das, wenn man sozusagen sich all diese Fragen gestellt hat und allem irgendwie eine gute Antwort gefunden hat und diese Antwort auch noch rechtfertigen kann und dann dahin kommt, zu sagen, es ist mir alles scheißegal, dann finde ich das immer noch sozusagen besser, ja, als jetzt diesen Weg nicht gegangen zu sein und von Anfang an zu sagen, dass man alles, dass einem alles scheißegal ist. Also insofern sind mir denn selbst Leute, die anderer Meinung sind, wäre es immer noch dann lieber, wenn sie diese eigene Meinung auch wieder durch all die Fragen hinweg, die ich ihnen stellen könnte, beantworten und begründen können. Das stimmt, ja. Also das ist ja dann auch oft quasi der Trick daran, dass wir selbst von den Leuten, die auf der anderen Seite stehen, am Ende wenigstens verlangen müssen, dass sie bereit sind, den Weg zu gehen, um auf der anderen Seite stehen bleiben zu können. Also dass es auch vielleicht nicht immer das Ziel sein muss, den anderen davon zu überzeugen, dass man selber recht hat. Man muss aber sagen, also ich bin, um zu meinem Standpunkt zu kommen, eben den Weg gegangen. Und alleine dieser Weg rechtfertigt schon meinen Standpunkt und jetzt geh du den gleichen Weg und rechtfertige deinen Standpunkt. Und wenn wir das beide getan haben, dann treffen wir uns nochmal und dann gucken wir, ob wir nicht vielleicht trotzdem irgendwie einigermaßen gut miteinander klarkommen und uns auf einen Umgang miteinander einigen können, der irgendwie jetzt keine Schäden verursacht. Ja, richtig. Ja gut, ich würde sagen, dann machen wir heute den Laden zu. Ich fand das eine schöne Runde, einfach weil es auch... so praktisch war auf eine gewisse Weise, was ja auch immer gerne, da konnten wir jetzt gar nicht drauf eingehen, so ein Problem ist, dass man immer sagt, ja, das ist ja alles so theoretisch, was hat das denn mit meinem Leben zu tun? Aber ich glaube, wir haben so ein paar Punkte rausgearbeitet, denke ich, die zumindest uns beiden irgendwie einleuchten. Und ich denke, man hat auch gemerkt, und das müssen wir vielleicht auch nochmal explizit sagen, dass wir beide auch der Meinung sind, dass es Geistes- und Kulturwissenschaften geben sollte und die nötig sind. Wenn ihr da andere Meinung seid, dann lasst uns gerne Feedback. Und das könnt ihr tun auf unserer Webseite. Die findet ihr unter fragen.openmedi.de. Da gibt es auch die Möglichkeit herauszufinden, wie man diesen Podcast abonnieren kann. Und ihr findet da unsere Shownotes. Ein paar Sachen werden wir halt auch mal verlinken oder so Kernpunkte, die ich halt jetzt gerade mitgeschrieben habe, auch so nochmal sehen könnt. Gut, hast du noch letzte Worte? Vielleicht nur nochmal sozusagen, jetzt auch zum Abschluss nochmal sozusagen ganz klar, dass die Solidarität zu allen Menschen in der Türkei, die sozusagen Widerstand leisten, natürlich, zum Ausdruck bringen und sagen wir es, also hoffen, dass dort sozusagen die Kräfte, die sozusagen menschlich, liberal miteinander umgehen wollen, sich am Ende durchsetzen und genau eben auch dieses Demokratieverständnis, dass diese Menschen quasi hoffentlich haben und artikulieren am Ende, dass es das sich durchsetzt und vielleicht langfristig auch nicht nur in der Türkei, sondern wir eben auch weltweit nochmal die Frage stellen, wie kann vielleicht eine zeitgemäßere Demokratie aussehen und wie können wir das Leben der Menschen irgendwie miteinander am besten gestalten. Aber erstmal gilt es natürlich jetzt ganz konkret zu sagen, diesen Leuten der gehört unsere Aufmerksamkeit, unsere Solidarität, unsere Hoffnungen, Wünsche und ja, das stimmt. Das vielleicht dazu mal sagen. Ja, finde ich ein schönes Schlusswort. Gut, dann hören wir uns aller Wahrscheinlichkeit nächste Woche wieder und ich danke fürs Zuhören, Sven sicherlich auch und ja. Bis bald. Ciao.